The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, herzlich willkommen zur Folge 8 vom Face of Death Podcast, der Podcast, wo es um mysteriöse Kriminalfälle geht. Ich hoffe, am anderen Ende der Leitung heute wieder den Hatti zu finden. Hallo Klaus, ja, freut mich, dass wir uns beide heute wieder zusammengefunden haben. Wobei ich, nachdem ich mir das Skript durchgelesen habe, eigentlich eine Arbeitsverweigerung machen wollte und habe gesagt, das machen wir nicht. Das ist echt zu krass, zu krank. Also wir haben ja schon viele Fälle bearbeitet oder uns angeguckt und verpodcastet. Aber das hier finde ich so ziemlich, das ist so das Heftigste, was wir bisher hatten. Ja, das ging, also ging mir ähnlich, ja. Ich habe wirklich auch kurz überlegt, ob wir es überhaupt machen. Aber ich habe es dann, glaube ich, skripttechnisch entsprechend entschärft. Das muss, glaube ich, gut veröffentlichen können dann, ja. Also es gibt keine schlimmen Bilder im Netz, aber es gibt Niederschriften im Netz, da dreht es einem den Magen um, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man so sagen, ja. Ja, Hatti, wie schaut es denn aus? Du bist ja hier unser Social-Media-Beauftragter. Richtig, ja. Müssen wir uns irgendwo bedanken? Gibt's? Also ich kann mir mal bedanken, iTunes. Man hat unseren Aufruf gehört, wir haben 2 zusätzliche neue iTunes-Rezensionen zu der einen, die wir jetzt beim letzten Mal hatten. Und zwar haben wir eine iTunes-Rezension vom Norbert vom Twitter bekommen mit einer 5-Sterne-Rezension. Vielen Dank dafür, lieber Norbert. Oh ja, vielen Dank. So, und jetzt kommt noch eine weitere Rezension. Das wird dich auch freuen, weil ich weiß, dass du ihn total gerne hast. Der liebe Herr Butler hat uns nämlich auch eine 5-Sterne-Rezension dagelassen. Ganz, ganz lieben Dank an den Butler. Ja, sehr schön. Dankeschön. Also, es ist nicht schwer, iTunes-Rezension zu schreiben. Einfach einloggen, paar nette Worte oder halt auch gerne Kritik. Wir werden das vielleicht in naher Zukunft mal so machen, dass wir vielleicht auch die ein oder andere Folge live senden werden. Da gucken wir mal und dann kann man dann vielleicht auch hinterher nochmal so ein bisschen mit uns chatten. Oh, gerade ploppt bei mir rechts oben auf, dass eine Katharina unsere Seite gefällt. Ihr dürft uns natürlich auch gerne, das geht schneller bei Facebook, unsere Facebook-Seite liken. Da freuen wir uns auch drüber. Aber du hast auch noch so ein bisschen, ja, es ploppt gerade auf. Ah ja, okay. Kommt von rechts ein Fenster reingefahren, das ist beim Mac so, kommt so ein Fenster reingefahren und dann kriegst du das da irgendwie angezeigt. Aber du hast auch noch so ein bisschen was gefunden im Netz, ne? Wo wir Danke sagen müssen. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall beim Proton-Podcast. Also da sind wir erwähnt worden, dass es uns gibt und auch lobend erwähnt worden in der Folge 011, die heißt Sauerstoff, Quantenmechanik und Tschernobyl. Dann haben wir einiges an neuen Followern auf Twitter. Also Stand der Dinge, ich habe heute Mittag mal geschaut, 105. Immerhin schon an der Zahl. Also da denke ich mal, für einen Podcast, der erst gerade mal die 8. Folge am Start hat, da können wir uns auch recht herzlich bedanken, dass die Twitter-Gemeinde uns da so offen aufnimmt. Ich sag mal 8¼, weil wir haben so eine kleine Mini-Folge noch aufgenommen. Und zwar für den Podcast Die Goldene 10 und in der aktuellen Ausgabe, da geht es nämlich um mysteriöse Kriminalfälle. Ja, da geht es nicht nur um Mord und Totschlag, da geht es auch um geklauten Keks oder Bernd das Brot wurde geklaut und man hat uns gebeten, ob wir nicht so einen 10-Minuten-Einsprecher machen und wir haben uns einen Fall ausgesucht, so unserem Standard gemäß brutal, viel Blut. Hört einfach mal rein, die Goldene 10 Podcast. Definitiv, ja, ich glaube, da haben wir auch eine schöne kleine Mini-Folge abgeliefert. Das stimmt, ja. Ansonsten, ich weiß sonst nichts, dass man uns erwähnt hätte. Sollte dem so sein und wir haben irgendwen vergessen, gerne bei uns melden. Wir holen das nach. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja, Kommentare. Kommen wir doch mal Kommentare und Kriminalauflösung. Kommentare haben wir ja nur zur Krimi-Auflösung. Das war irgendwas, was war denn das? War das irgendwas mit seinem Ding, mit seinem Geschlechtsteil? War das der? Ich kann ja noch mal zur Erinnerung noch mal sagen, worum es ging. Die Frage hieß Ironie des Schicksals. Und der Text dazu war, sein Freiheitsdrang war so groß, dass ein Mann dafür sogar sein bestes Stück opfern wollte. Doch die Rechnung ging nicht auf. Und wir haben in dem Blog eine richtige Lösung vom Rainer. Der hat aber auch echt Glück gehabt, weil das hat nämlich genau irgendwie im Kölner Stadtanzeiger 2 Tage, bevor er im Blog bei uns gepostet hat, war da ein Artikel über den Sexualstraftäter Jürgen Bartsch, weil um den geht's. Und auch die richtige Lösung zugesteckt hat mir der Isopode, der auch Wolfgang heißt, gell? Mhm. Und das war auf dem Raucherbalkon, da haben wir uns mal so in einem kleinen privaten Chat getroffen und hat er richtig gelöst, hat diesmal aber nicht auf den Blog geschrieben. Ja, aber dann klär uns doch mal auf, was der gute Mensch mit seinem besseren Stück da auf, oder was es damit auf sich hat. Also ich fand's ein bisschen eigenartig. Ja, es ist so, Jürgen Bartsch, der hat in Essen gelebt und das war so zwischen 1962 und 1966, hat er insgesamt 4 Kinder umgebracht, hat sie in den Luftschutzkeller gelockt, missbraucht, also das volle Programm, und ist dafür in Knast gegangen. Und im Knast und in so einer Heil- und Pflegeanstalt, ja, hat er sich eines Besseren besonnen und wollte dann heiraten. Also er hat scheinbar tatsächlich eine Schwesternhelferin aus Hannover kennengelernt in der Psychiatrie und die hat gesagt, ja, sie wird ihn auch heiraten. Und seine Idee war, um aus der Psychiatrie rauszukommen und auf freien Fuß zu gelangen, hat er vor Gericht darum gebeten, dass man ihn kastriert, damit da nichts mehr vorfallen kann. Dem Antrag ist sogar stattgegeben worden und die Ironie des Schicksals ist folgende. Der Jürgen Bartsch ist bei dieser Operation wegen einer Fehldosierung des Narkosemittels verstorben. Ach du Schande. Ja. Ja, aber das ist die ganze Geschichte. Aber Kastration, ist das dann wirklich ab, das Ding? Das steht hier nicht weiter, wie weit das jetzt gedacht war, diese ganze Geschichte. Also, weil ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt irgendwie nur die Samenleiter durchschneidet, weil man keine Kinder mehr erzeugen will, damit ist ja seine Waffe, seine Vergewaltigungswaffe ja nicht weg. Also, ja, hier steht halt nur, um der Psychiatrie zu entfliehen und wieder auf freien Fuß zu gelangen, plädierte Bartsch auf seine Kastration. Als seinem Antrag stattgegeben wurde, kam es bei der Operation unabsichtlich zu einer Fehldosierung des Narkosemittels, die er nicht überlebte. Ich denke, dass man im Netz noch mehr Informationen findet, jetzt wo wir den Namen haben. Also Jürgen Bartsch aus Essen. Ja, also ich bin kein Mediziner, also ich weiß nicht, das jetzt so eine Komplettkastration ist, dass man ihm wirklich jetzt sagt, okay, ab, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es wohl auch ein ziemlich kranker Typ und den kranken Typen, heute. Ja, und den kranken Typen, den wir jetzt haben, also da habe ich mir echt schon eine Einleitung überlegt, denke, was schreibst du denn da? Aber wir stellen euch den Fall erstmal vor. Es gibt Menschen, die ein Leben führen, welches wir uns wahrscheinlich noch nicht einmal zu träumen wagen. Ich nenne diesen Menschen bei seinem wohl noch harmlosesten Spitznamen der Graue Mann. Einer der brutalsten und widerlichsten Serienkiller, die es gibt, beziehungsweise in diesem Fall, die es gab. Aber hören wir doch erst einmal in den Fall hinein. Gäbe es ein Castingformat namens Die Hölle sucht den Superbastard, stünde der Serienmörder, der oft nur als der graue Mann beschrieben wurde, als Sieger vorzeitig fest. Die Dinge, die er Kindern angetan hat, sind so unfassbar grausam, dass sich die Geschworenen weigerten, jede seiner Geständnisse für wahr zu erachten. Die genaue Zahl seiner abscheulichen Taten konnte nie geklärt werden. Die Vermutungen reichen von mindestens 16 bis über 100 Morde. Ein Albtraum aus den vermeintlich goldenen 20er Jahren. Ja, der graue Mann, so wird er unter anderem genannt. Unser Titel ist Der Werwolf von Wisteria oder Wisteria. Und ja, wer das gerne möchte, kann da mal so ein bisschen das Internet befragen, weil wir werden gleich am Anfang sagen, wir haben die ein oder andere Sache jetzt nicht in dem Podcast drinne, weil Klaus und ich einfach der Meinung sind, dass es Sachen gibt, die wir nicht im Podcast haben müssen. Also ich denke, das sieht Klaus genauso. Ja, wir haben halt das nicht in vollstem Detail, was im Internet steht, hier in unser Skript gepackt. Ja, schauen wir uns doch mal zumindest ein paar Opfer an, wo wir so ein bisschen Informationen gefunden haben, beziehungsweise ja, bei der Recherche, auf die wir gestoßen sind. Das erste Opfer, Grace Budd, 10 Jahre, am 3. Juni 1928 verschwunden. Aber bevor wir erstmal zu Grace kommen, kommen wir zu ihrem Bruder, und zwar Edward Budd, und der war 18 und strotzte nur so vor jugendlicher Kraft und war voller Ehrgeiz, weil seine Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen in New York, und er wollte gerne aufs Land hinaus. Da scheint die Sonne, da gibt es frische Luft, und da wollte er gerne hin. Und es war wohl nicht verwunderlich, dass man ein Stellengesuch in die Zeitung setzte, auch in den 20er Jahren, ja, ganz genau. Und er hatte halt eine Zeitungsanzeige annonciert, dass er halt gerne aufs Land möchte, und seine Adresse da reingesetzt, und das Ganze kam in die Sonntagsausgabe der New York World. Junger Mann, 18, wünscht Stellung in der Landwirtschaft. Edward Budd, 406 West, 15. Straße. Ja, so weit, so gut, weil er wollte halt einfach raus. Also er lebte mit seiner Familie, eine siebenköpfige Familie im New Yorker Stadtteil Chelsea. Und er wollte halt einfach raus. Ja, am darauffolgenden Montag erschien ein älterer Mann an der Wohnungstür der Familie Budd. Der Mann stellte sich als Frank Howard vor. Und er sagte, er würde einen Bauernhof betreiben, und die, er würde einen Stalljungen suchen, und er bietet ihm an, für einen Wochenlohn von $15 ihn als Hilfsarbeiter einzustellen. Das ist mehr, als er in New York verdienen würde. Und dann hat der Edward noch den Howard überredet, dass sein bester Freund Willie auch eingestellt wird. Und daraufhin versprach der Frank Howard, er würde am kommenden Samstag zurückkehren und würde die beiden neuen Mitarbeiter abholen und sie dann gemeinsam zu seiner Farm hinausfahren. Ja, aber es kam keiner. Nö, am 2. Juni war das dann, 1928. Ja, da haben die beiden ziemlich vergeblich auf den älteren Herrn aus Long Island gewartet. Stattdessen gab es aber ein Telegramm. Frank Howard entschuldigt sich darin, dass er nicht kommen kann, weil er hätte anderweitige Verpflichtungen, und sagt aber zu, dass er am folgenden Tag sich bei der Familie melden würde. Ja, dem war auch so. Also direkt am nächsten Morgen gegen 11 stand er bei den Budds vor der Haustür und hat einen Korb dabei gehabt mit Präsenten. Da gab es Erdbeeren und frischen Hüttenkäse. Und er hat erzählt, ja, das wären alles Produkte hier von seinem Hof, ganz frisch angebaut. Ja, da ließ sich die Mutter Budd natürlich gleich mal überreden, ihn reinzulassen. Hat ihn auch gleich zum Essen eingeladen. Und während die Familie Budd so am Tisch sitzt, geht die Tür auf und die 10-jährige Tochter Grace kommt herein. Jetzt war es Sonntag, und die kommt halt vom Gottesdienst und hat ihr feinstes Sonntagskleidchen wohl an, weiße Seide, so Kommunion, ja, was man halt so trägt, wenn man schick in die Kirche geht. Und eine schöne Halskette aus falschen Perlen. Und alles in allem machte die 10-Jährige damit einen viel älteren Eindruck, als sie wirklich war. Große braune Augen, wird sie beschrieben, dunkles Haar und weiße Haut, rote Lippen. Ich glaube, heute würde man sagen, so Lolita-Style, ne? Ja, ich musste bei der Beschreibung, wie sie da, musste ich an Schneewittchen denken, ne? Mhm. Also so wird sie beschrieben. Und ja, sobald sie den Raum betreten hat, da konnte der alte Mann, der Frank Howard, kaum noch seine Augen von ihr abwenden. Dann hat er sie irgendwie, hat ihr 50 Cent gegeben, dass sie sich mal ein paar Süßigkeiten kaufen könnten. So weit, so gut, ist noch nichts Schlimmes. Abschließend hat er sich dann verabschiedet, weil er gesagt hat, er hätte seiner Schwester noch versprochen, auf die Geburtstagfeier seiner Nichte zu kommen. Aber er würde am Abend dann wohl gerne zurückkommen und Edward und Will, also die beiden, seine beiden neuen Mitarbeiter, für den Hof dann abholen und mitnehmen. Als er so Richtung Tür gegangen ist, wird dann beschrieben, da dreht er sich nochmal um und fragte dann ganz gezielt, ob die kleine Grace nicht mitkommen mag auf diesen Geburtstag. Und hat den Eltern versprochen, er wird halt auch aufpassen und so gegen 9 Uhr abends würde er sie dann zu Hause wieder abgeben. Haben die Eltern ein bisschen diskutiert hin und her, aber sind sich einig geworden, warum nicht? Dann sieht das Kind auch mal was anderes und haben die kleine Grace dem Frank Howard mitgegeben. Ja, und wie man sich vielleicht denken konnte, Grace und Frank Howard sind natürlich nicht zur Wohnung zurückgekehrt, also zu der Wohnung der Butts. Und ja, es gab auch keine Nachricht, also kein Telegramm. Und ja, es gab eine schlaflose Nacht und nach der schlaflosen Nacht hat man dann den Sohn Edward zum nächsten Polizeirevier geschickt, um das Verschwinden seiner Schwester anzuzeigen. Der hat dann erstmal die ganze Story erzählt, was vorgefallen ist und so. Ja, die Polizei hatte schlechte Nachrichten. Die Adresse, unter der diese angebliche Schwester sein sollte, wo er seine Nichte besuchen wollte, die Adresse gibt es nicht. Und ja, der nette ältere Herr war dann wohl scheinbar ein Betrüger. Und ja, es gibt auch keine Farm auf Long Island. Das heißt also, der liebe Edward, der Sohn, der dort anheuern wollte als Stallbursche oder wie auch immer, ja, wäre wahrscheinlich auch irgendwie ein Opfer dieses Menschen geworden, weil der war nämlich nicht ganz so astrein. Es wurden diverse Details der Geschichte natürlich nochmal überprüft, weil es wird natürlich viel gelogen, das haben wir gerade gehört, falsche Adressen, keine Farm, aber in manchen Sachen oder in manchen Geschichten wird natürlich so ein bisschen die Wahrheit erzählt, um das Ganze ja glaubhafter zu erzählen, damit man nicht so ganz beim Lügen, ich nenne es mal umhereiert, aber das Ganze endet in der Sackgasse und die Schwester von Edward, die Grace Budd, blieb spurlos verschwunden. Am 7. Juni 1928 verschickte die New Yorker Polizei über 1000 Fahndungsgesuche an alle Polizeireviere im Land und sie fügten dem Schreiben ein Foto der vermissten Grace bei mit einer Personenbeschreibung ihres Entführers, also des Frank Howard. Und ja, die Presse hat das Ganze aufgeschnappt, hat ausführlich darüber berichtet und im New York Police Department ging daraufhin natürlich zahlreiche Hinweise von Bürgern ein. Das ist ja heutzutage auch noch so. Und man hat halt behauptet, dass man die Grace noch lebend gesehen hat. Und ja, es gab Anschuldigungen gegenüber Nachbarn und Geständnisse vermeintlicher Täter. Und die Polizei musste wirklich jedem Hinweis nachgehen. Und es haben über 20 Kriminalbeamte an dem Fall gearbeitet, um diese ganzen Informationen überhaupt bewältigen zu können. Aber es gab wenig Ermittlungsansätze, wo man was mit hätte anfangen können und da hatten die Beamten dann halt auch herausgefunden, dass die Poststelle, wo dieses Telegramm aufgegeben wurde, die hat man gefunden, das haben die Beamten herausgefunden und zwar die Agentur West Union, das ist halt wohl diese Poststelle oder, also wenn man alte Telegramme liest, da steht öfters mal Western Union drauf und die hatten sogar noch das Originalschreiben. Und somit hatte man auch was in der Hand. Aber ja, das ging dann etwas schwammig weiter. Ja, die Polizei hat dann sogar noch diesen Händler wohl ausfindig gemacht, wo der alte Mann mit Schnurrbart den Hüttenkäse und die Erdbeeren wohl gekauft hat. Also auch da stellt sich raus, dass das komplett gelogen war mit dem Bauernhof. Und der Stadtteil, wo das Ganze war, das war in East Harlem, und die Polizei konzentriert sich dann auch genau auf diesen Stadtteil, weil sie davon ausgegangen ist, dass der Täter möglicherweise hier lebt oder arbeitet. Was die Ermittler die ganze Zeit zum damaligen Zeitpunkt übersehen haben, ist jedoch die Tatsache, dass es auffällige Parallelen zu einem vermissten Fall gibt, der sich gut ein Jahr zuvor auch in New York ereignet hat. Auch hier war ein Kind spurlos verschwunden, und die Täterbeschreibung lautete damals auch: alter Mann mit grauem Haar und Schnurrbart. Dabei handelt es sich um den Fall von Billy Gaffney, 4 Jahre alt, verschwunden am 11. Februar 1927. Ja, ein Junge diesmal, der verschwunden ist, kein Mädchen, und der Billy hat vor der Tür des Hauses gespielt, also wo er wohnte, mit seinem Freund, der hieß auch Billy, und ein älterer Junge, der auch in der Nähe wohnte oder auch in dem Haus wohnte, ist herausgekommen und hat halt mit den Jungs gespielt. Und auf einmal musste er zurück ins Haus, weil die kleinere Schwester von ihm geschrien hatte. Und als er zurückkehrte, waren die beiden Billys, die beiden kleinen Jungen, nicht mehr da. Und das kam dem Jungen so ein bisschen komisch vor. Und er hat seinem Vater Bescheid gesagt, sagt er: Mensch, hier, pass mal auf, die beiden jungen Billys da, die sind jetzt nicht mehr da. Und ja, sie haben dann so ein bisschen umhergeguckt und haben auf dem Dach des Gebäudes den ein Billy gefunden, und er fragte ihn dann, wo denn der Billy Gaffner wäre. Der Vater, das ist sein Sohn gewesen, der kleinere. Er fragte halt, wo der, also sein Freund ist, der Billy Gaffner, und er sagte dann nur, der schwarze Mann hat ihn geholt. Also wir sind jetzt vom grauen Mann schon mal beim schwarzen Mann, aber Täterprofil und Beschreibung immer das gleiche, aber ob grau oder schwarz, also ein dreijährigen Kind kann das wahrscheinlich nicht ganz unterscheiden. Ja, und somit war auch ein weiteres Opfer bekannt. Der Billy Gaffner ist nie wieder aufgetaucht. Die Polizei hat in den nächsten Tagen, also ist gekommen und hat den Dreijährigen immer befragt und konnte natürlich mit der Aussage eines Dreijährigen nicht viel anfangen. Man hat also in der Umgebung einige Fabrikgebäude durchsucht, weil man gedacht hat, okay, der Billy ist vielleicht neugierig geworden, hat sich in den Hallen verirrt. Aber gut, wenn so ein kleines Kind sagt, da war ein Mann, der hat das Kind, der hat ihn, seinen Freund mitgenommen, ja, weiß man nicht. Also, was man so glauben soll. Ich meine, es gibt in der heutigen Zeit den Spruch, besoffene und kleine Kinder lügen nie. Und vielleicht hätte man dem Kind mal so ein bisschen mehr Glauben schenken sollen. Man hat also auch in Gewässern gesucht, weil man gedacht hat, okay, das Kind könnte halt auch ins Wasser gefallen sein, könnte da ertrunken sein. Ja, aber mit der Täterbeschreibung von einem Mann mit grauem Haar und Schnäuzer konnte die Polizei nicht allzu viel anfangen. Denn auch in diesem Fall übersah man die Ähnlichkeiten zu einem Verbrechen, das noch weiter zurücklag. Und ja, da war auch ein grauer Mann dein Hauptverdächtiger. Und das war auch ein Junge. Ja, da handelt es sich um Francis McDonnell, würde ich sagen. McDonnell wird, glaube ich, richtig ausgesprochen. Der war damals 8 Jahre und ist verschwunden am 15. Juli 1924. Es wird berichtet, dass der 8-Jährige auf der Wiese vor seinem Elternhaus spielte und seine Mutter wohl auf der Veranda saß mit der kleinen Schwester im Arm. Und der Mutter ist aufgefallen, dass ein hagerer älterer Mann mit grauen Haaren und Schnurrbart, den sie in ihrem Viertel noch nie gesehen hatte, die Straße runterschlendert. Ja, die Mutter erzählt, er hat irgendwie vor sich hingemurmelt, und sie sah halt, wie dieser Mann die Kinder anblickte und auch ansprach. Und als er der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, da hat er erstmal kehrt gemacht. hier steht so nett und hat sich an die Hutkrempe gepackt, also kurz gegrüßt und ist erstmal wieder verschwunden. Aber er ist später wohl wiedergekommen. Die Anwohner sagten, also er hätte dann mit den Jungen gesprochen und hätte dann den Francis McDonnell rausgezogen. Und andere Zeugen sagen, sie hätten einen Mann, der auch grauhaarig war, und einen Jungen, der Francis McDonnell ähnelte, gesehen, wie sie Richtung Wald spaziert wären. Ja, das Verschwinden von Francis fiel dann erst so beim Abendessen auf. Sein Vater war Polizist und organisierte natürlich sofort erstmal eine Suche. In diesem Fall war die Suche erfolgreich, aber es war ein trauriger Erfolg, würde ich sagen, weil man entdeckte den Jungen tatsächlich im Wald und der Täter hatte Francis notdürftig mit Zweigen bedeckt. Der Junge war mit seinen Hosenträgern erdrosselt worden und sein Leichnam, so steht es in den Akten, war fürchterlich zugerichtet. Der Täter hat ihm wohl die Kleider vom Leib gerissen. Er hat Francis so übel verprügelt, dass die Polizei Zweifel hatte, ob das wirklich dieser alte Landstreicher, dieser gebrechliche Mann gewesen sein konnte, den die Mutter beschrieben und die Zeugen auch beschrieben haben. Und man ging dann zeitweilig davon aus, dass es wohl auch möglich wäre, dass dieser sogenannte graue Mann einen Komplizen gehabt hätte. Das New York Police Department trommelte dann an die 250 Streifenbeamte zusammen, mit die besten Leute aus der Spurensicherung. Alle konzentrierten sich auf den Fall. Aber so richtig, was dabei rausgekommen ist, auch wieder nicht. Es gab zwar Verhaftungen, es gab Verdächtige, die Ähnlichkeiten mit dem grauhaarigen Mann hatten. Aber trotz allem hatte sich dieser grauhaarige, beziehungsweise der sogenannte graue Mann, wieder mal in Luft aufgelöst. Tja, und 10 Jahre später, also nachdem man den toten Francis gefunden hatte, im Herbst 34, hat die New Yorker Polizei also gar nicht mehr daran geglaubt, irgendwie in irgendeiner Weise die Grace Budd, also das war die, die wir als erstes angesprochen haben, die 1928 gestorben war, dass man da noch irgendwelche Informationen finden würde und waren ja auch immerhin 6 Jahre dazwischen und das Verbrechen ist vergangen und ja, mehr oder weniger wurde es zu den Akten gelegt, aber es war dann so, dass es da noch einen Detective gab, mit dem man den Fall betraut hatte und der hatte eine Idee. Und ja, die Idee nennt man wahrscheinlich Kommissar Zufall. Der Detective hieß William F. King und der hatte die Idee, die Presse einzuspannen und er hatte einem Reporter namens Walter Winchell vermeintliche Informationen einfach so zugesteckt. Ob die stimmen oder nicht, ist eine andere Sache. Sie haben wahrscheinlich nicht gestimmt und da hatte der Reporter so eine Story gewittert und hat am 2. November 1934 einen Artikel geschrieben, in der Vergessenheit geratene Fall Grace Budd erinnert wurde und man habe aus sicherer Quelle erfahren, dass sich neue Spuren ergeben haben und das zuständige Dezernat der New Yorker Polizei geht davon aus, dass dieses mysteriöse Verbrechen innerhalb der nächsten 4 Wochen aufgeklärt wird. Also man hat nochmal so ein bisschen Futter reingeworfen, ich bin jetzt kein Ermittler, aber vielleicht den vermeintlichen Mörder oder Killer vielleicht mal aus der Reserve zu locken. Ach du Schande, sie sind immer Verschliche. Ja, 10 Tage nach der Veröffentlichung des Artikels aus der Zeitung erhielt die Mutter Delia Budd einen Brief. Die war Analphabetin zu dem Zeitpunkt und sie hat diesen Brief ihrem Sohn gegeben, der immer noch zu Hause lebte, also er war immer noch nicht auf dem Land, wo er gerne hin wollte. Und er hat den Brief gelesen, stumm, und ist dann wortlos zur Tür gestürmt und hat die ratlose Mutter zurückgelassen und hat dieses Schreiben diesem Detective King ausgehändigt. Und Der konnte natürlich nachvollziehen, warum Edward diesen Brief seiner Mutter vorenthalten hat und dass sie ihn nicht lesen sollte. Der Inhalt war so unfassbar grausam, dass die arme Mutter womöglich auf der Stelle tot umgefallen wäre, wenn sie das gehörte, was da war. Der Entführer und Mörder beschreibt in seinem Brief ausführlich den Tathergang und sein Motiv, also warum er die Grace entführt und später erwürgt hat. Das klingt alles noch harmlos. Und er beschreibt in einzelnen Details, wie er seinen Kannibalismus ausgelebt hat, das Kind gefoltert hat und es dann anschließend ermordet hat. Jetzt kommen wir an einen Punkt. Dieser Brief ist in Deutsch im Netz zu finden. Wir haben uns beide entschieden, dass wir diesen Brief nicht vorlesen, weil der ist sowas von pervers, widerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Brief nicht vorzulesen. Wer das möchte, findet relativ schnell diesen Brief. Also ich habe ihn auch erst heute gelesen, weil ich das Skript heute erst gelesen habe. Aber ich habe den Brief relativ schnell gefunden und Klaus hat gesagt, nee, das kommt hier nicht rein. Nee, auf keinen Fall. Also das ist mir einfach zu heftig und das soll jeder für sich dann mal schauen, ob er sich das durchlesen mag oder nicht. Weil es ist also wirklich so, es geht so weit, dass auch die Polizei im ersten Moment das nicht glauben wollte, dass dieser Brief echt ist, weil die konnten sich nicht vorstellen, wie krank jemand im Hirn sein muss. Also er wird genannt als sadistischer Spinner, dem sowas entsprungen sein mag, was er da schrieb. Und dann ist man halt, hat das ein bisschen runtergekocht, die Sache, und hat gesagt, okay, wir gehen mal davon aus, dass dieser Brief nicht wirklich von dem Mörder kommt, sondern dass das irgendjemand ist, der da versucht, einfach aus dem Unglück der Angehörigen irgendwie für sich selber was rauszuziehen und sich da irgendwie dran zu befriedigen und zu erfreuen, dass die in Angst leben. Aber der Detective William King hat sich das nochmal alles angeschaut und musste eingestehen, mit den ganzen Details, die dieser Verfasser wusste, auch über den Besuch bei den Butts, da haben wir drüber gesprochen, mit der Grace, die aus der Kirche kam und all den kleinen Einzelheiten, dass er sich schon vorstellen könnte, dass dieser Brief tatsächlich von dem Täter kam. Das Telegramm, das dieser Frank Howard damals geschickt hat, das war immer noch bei den Beweisstücken, das hat er sich dann rausgesucht, der Detektiv King, und hat die Handschrift miteinander verglichen und ja, die stimmten überein und damit war er sich ziemlich sicher, dass ja, der Täter diesen Brief tatsächlich geschrieben hat und dass diese ganzen Beweise relativ glaubwürdig und schlüssig sind. Und was ihm da auch dämmerte und ganz bewusst wurde, dass irgendwo da draußen in New York in den 20er Jahren ein absolut Irrer frei rumlief. Ja, und dann begann die Polizei und man hat den Briefumschlag genommen und hat auf dem Briefumschlag ein sechseckiges Emblem gesehen. Es war so ein Hexagon mit dem Buchstaben NYPCBA. Und wenn man im Telefonbuch nachgeschlagen hat, das war die Arbeit der Polizei, ist man relativ schnell auf ein New Yorker Taxifahrunternehmen gekommen. Und ja, dann ist William King natürlich dorthin gegangen, hat Kontakt mit denen aufgenommen und hat da halt mal so diese ganzen ausgefüllten Mitgliederformulare überprüft, um zu gucken, ob denn das ein Taxifahrer ist, der da arbeitet. Und ja, man hat aber nichts gefunden, was irgendwie ähnelt oder in irgendeiner Weise zum Täter führen konnte. Und dann hat man ja den Mitarbeitern gesagt, passt mal auf, es kann ja sein, dass irgendeiner für private Zwecke irgendwie Umschläge oder Formulare mit nach Hause genommen hat oder so. Also, was weiß ich, braucht einen Briefumschlag oder irgendwas. Und Wenn da einer was mitgenommen hat, dann soll er sich doch mal melden und es wird auch diskret behandelt. Ich meine, gut, wenn es jetzt der Mörder war, gewesen wäre, hätte er es nicht gesagt. Ja, aber auch hier war wieder Kommissar Zufall der richtige Treffer. Es hat sich nämlich ein junger Mann bei dem King gemeldet und er sagte, der war so eine Art Hausmeister da, also für diese Organisation, für dieses Taxiunternehmen. Und er hat angegeben, dass er heimlich einige Briefbögen mit nach Hause genommen hat und hat sie in ein Kuvert gesteckt. Er habe sie aber immer unbenutzt in seinem früheren Zimmer zurückgelassen, in dem er zur Untermiete gewohnt hat. Ja, dann ist die Polizei natürlich zu dieser Wohnung hingefahren. Das war in der 200, das war das Haus 200, in der 52. Straße. Und die Vermieterin musste sich erstmal hinsetzen, als die Beamten den angeblichen Frank Howard beschrieben, dessen Spur sie verfolgen, weil die Beschreibung klang ganz nach dem Mann, der 2 Monate lang ihr Untermieter gewesen ist. Also der hat da gewohnt und er habe ihr gegenüber einen völlig anderen Namen angegeben und der ist erst vor wenigen Tagen ausgezogen und ja, diese wirklich vielversprechende Spur durch Kommissar Zufall war dann mal wieder eine weitere Sackgasse. Das ist richtig. Aber diesmal hatte das Schicksal tatsächlich mal ein Einsehen an der Stelle. Weil am 13. Dezember 1934 rief genau die Vermieterin wohl ganz aufgeregt bei William King im Büro an und sie erzählte, der graue Mann sei bei ihr aufgetaucht und habe sich nach Post erkundigt, ob da noch Post für ihn angekommen wäre. Er hat wohl damals erzählt, er warte auf einen Brief von seinem Sohn, da wäre wohl auch Geld drin. Und die Vermieterin, die hat ganz, ganz schlau reagiert, die hat ihn erstmal reingebeten und auf eine Tasse Kaffee eingeladen und hat versucht, ihn hinzuhalten. Der William King, der hat natürlich gleich mal die Beine in die Hand genommen, ist da in die 52. Straße geeilt und als er ankam in der Wohnung der Vermieterin, saß der Mann mit dem grauen Schnäuzer immer noch am Küchentisch. Ja, der Detective hat den Raum betreten und der Frank Howard erhob sich und nickte. Ich denke mal, der wusste schon Bescheid, dass jetzt wahrscheinlich dann für ihn Ende im Gelände ist. Und in dem Zusammenhang erfahren wir auch den tatsächlich richtigen Namen von Frank Howard. Er hat sich nämlich bei der Vermieterin tatsächlich mit seinem echten Namen vorgestellt, und zwar mit dem Namen Albert Fish. Und Albert Fish ist genau derjenige, um den es hier die ganze Zeit geht und den man auch im Netz sehr gut ergoogeln kann, wenn man sich hier in dem Fall selber ein bisschen umschauen will. Von der Verhaftung an sich ist nicht mehr viel berichtet. Er hat wohl noch versucht, sich irgendwie mit einem Rasiermesser ein bisschen zu wehren, aber ja, die Polizeibeamten haben ihn relativ schnell gepackt. Und hier steht, sie haben ihm den Arm umgedreht und dann fiel die Waffe zu Boden und dann klickten die Handschellen. Und das war in dem Fall mal tatsächlich richtig gute Polizeiarbeit. Wir haben ja jetzt viele Fälle gehabt, wo wir immer so gesagt haben, na, da haben sie gepennt und da haben sie irgendwas unter den Tisch. Und also dieser William King, der ist da richtig dran geblieben. Gut, hat auch ein bisschen Glück und ein bisschen der Zufall mitgespielt. Aber letzten Endes ist es an der Stelle, genau an diesem 13. Dezember, dann gelungen, diesen Menschen endlich aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Fall abgeschlossen, aber wir wollen noch mal ein bisschen umherstochern. Es gab ja dann auch die Verhöre, Beweise und die ganzen Geständnisse. Und Albert Fisch hat bei der Polizei geredet wie ein Wasserfall. Er hatte also der ursprüngliche Geburtsname Howard Hamilton. Fisch war sein ursprünglicher Name. Ja, hat sich dann aber irgendwann dann diesen Albert Fish zugelegt. Wie gesagt, hat geredet wie ein Wasserfall bei der Polizei. Er hat detailliert schockierende Aussagen gemacht, was die Polizei wahrscheinlich vorher auch noch nie gehört hat. Die Schilderungen waren so grausam. Also ich meine, wenn man diesen Brief liest, den man im Netz noch findet, dass die damaligen Zeitungen nur stark zensierte Aussagen oder Informationen abgedruckt haben, weil das Ausmaß von Albert Fisch ist erst sehr, sehr viel später bekannt geworden. Sie hat nämlich erstmal ein bisschen skeptisch reagiert. Vor ihnen saß ein gebrechlicher alter Mann mit 59 Kilo, 1,65 Meter, altersschwach und harmlos wirkender Mensch eigentlich. Und der soll solche perversen Gräueltaten vollbracht haben, das war unglaubwürdig, das glaubten die nicht. Dann hat die Polizei sich aber wirklich mal hingesetzt und hat dann die ganzen Aussagen überprüft und musste feststellen, dass praktisch jedes Detail, was der von sich gegeben hatte, also der hatte wirklich so einen kleinen Drang zur Aufmerksamkeit, alles wahr war. Und ja, uns schon bekannter Detective William King übernahm das erste Verhör und Fisch erzählte, dass er im Sommer 1928 erstmals stark den Drang verspürte, zu töten. Er nannte es Blutdurst. Und deswegen hat er auf die Anzeige von Edward Budd geantwortet und er hatte eigentlich vorgehabt, ja, den zu töten. Und aber die Schwester kam ihm dann wohl gelegener, weil er gesehen hatte, okay, der könnte mir überlegener sein. Er hatte sich aber nach seinem ersten Besuch be bereits schon diverses Werkzeug besorgt, von Hackebeil, Säge, Fleischmesser und alles in ein Tuch gewickelt und hat das an einem Zeitungsstand hinterlassen. Das hat er halt alles bei der Polizei, bei den Ermittlungen erzählt. Und dann ist er ja sonntags erneut zu den Buds hingekommen und wie ich gerade gesagt habe, er hat diesen Edward gesehen und auch seinen Freund Willy und hat gesagt, okay, die beiden sind mir wahrscheinlich körperlich überlegen. Nee, das lassen wir mal. Und ja, dann taucht ja auf einmal die Schwester von dem Edward auf und da hat er einfach spontan seinen Plan geändert. So hat er das der Polizei erzählt und hat stattdessen gesagt, okay, ich nehme das Mädchen mit und bringe die dann um. Und ja, die Grace ist dann halt mitgegangen zum Zeitungsstand, haben sie angehalten, hat sein Bündel mitgenommen. Sie wusste nicht, was da drin ist. Da war das ganze Werkzeug drin, wo er dann halt mitmorden wollte und die Leiche zerlegen wollte. Ja, das Mädchen ist mit ihm in einen Zug eingestiegen. Das fand sie total toll, weil 40 Minuten Zugfahren war das war, weil sie ist aus der Stadt mal rausgekommen, das war was anderes. Also, wir erinnern uns, die haben halt mit 7 Leuten an so einer kleinen Bude gelebt. Das ist natürlich für so ein kleines Kind natürlich von 10 Jahren super schön und das war halt ein spannendes Abenteuer. Ja, und am Bahnhof von Warrington war Albert Fish so in seinen Fantasien versunken, dass er sein Mordwerkzeug im Zug vergessen hatte. Aber tragischerweise fiel ausgerechnet dem Mädel das auf und sagte, Mensch hier, du hast dein Bündel da vergessen. Und dann hat er sich das nochmal geholt und ja, dann sind die beiden einen abgeschiedenen Weg zu einem verlassenen, zweigeschossenen Gebäude inmitten eines Waldstückes gelaufen. Und was dann geschehen ist, kann man alles in diesem Brief lesen. Am Ende des Verhörs, das hat mich auch irgendwie dann ganz schön bewegt, da hat der William King dann wohl den Albert Fish gefragt, warum er denn das Mädchen so bestialisch zerstückelt habe. Und darauf muss dieser wohl ganz trocken geantwortet haben: Wissen Sie, so konnte man mir nie etwas anhängen, wo keine Leiche, da kein Mörder. Also man sieht immer, dass in die trotz dieser ganzen Wahn und diesem ganzen in so Gedanken gefangen zu sein, dass die oft die Täter noch so unheimlich schlau sind dabei irgendwie. Also das macht mich jedes Mal so ein bisschen, ja, Angst, kann man ruhig sagen. Also und die nächste Frage, die den William King natürlich Umtrieb war natürlich auch, aber warum dann den Brief schreiben? Ne? Wenn er doch eigentlich wollte, dass er nicht entdeckt wird, warum schreibt er dann einen Brief? Und wo wirklich alles drin stand, wo er alles zugegeben hat und Das beantwortete Fisch nur damit, ja, das wäre ein innerer Zwang gewesen. Er hätte nicht anders gekonnt. Er musste diesen Brief schreiben. Das heißt, irgendwie musste das raus. Irgendwie, glaube ich, wollte er sich auch zeigen mit dem, was er da tut. Da hilft uns vielleicht ein bisschen weiter, wenn wir uns mal anschauen, wer Albert Fisch eigentlich war, weil der war kein Unbekannter bei der Polizei. Also die Strafakten reichen so bis ins Jahr 1903 zurück. Damals waren es aber eher Diebstähle. Da ist er sogar für mal in Sing Sing eingefahren für. Und was auch 1920 offensichtlich strafbar war, ist das Schreiben von obszönen Briefen. Auch dafür hat man ihn angeklagt. Aber in den meisten Fällen kam es nicht zur Verurteilung. Man hat ihn zwischendurch schon mal, aber zur Beobachtung vorübergehend in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Albert Fisch, ja, geboren 19. Mai 1870 in Washington D.C. Sein Vater Randall Fisch war 43 Jahre älter als die Mutter und bereits 75, als sein Sohn zur Welt kam. Der jüngste Sohn der Fischs hatte noch drei Geschwister, Walter, Edwin und Annie. Randall Fisch ist dann relativ schnell nach seiner Geburt gestorben und somit war die Mutter alleinerziehend mit, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 4 Kindern. Und das konnte die sich natürlich überhaupt finanziell gar nicht leisten als Witwe und somit kam Albert Fisch ins Waisenhaus. Und er sagt selber, das Waisenhaus hat mich verkorkst. Er erzählt, dass sie gnadenlos verprügelt worden und ganz vage deutet er an, dass er gesehen hat, dass Jungs Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Was genau er damit meint, ist nicht weiter erzählt, ist etwas undurchsichtig. Naja, auf jeden Fall hat die Mutter irgendwann eine Anstellung im Staatsdienst gekriegt und konnte den Jungen wieder zu sich holen. Und er hat dann wohl eine Ausbildung gemacht zum Anstreicher und ist 1890 ist er nach New York gezogen und hat da als Anstreicher gearbeitet und hat seine Mutter dann später auch zu sich geholt und dort auch seine Frau kennengelernt. Ja, und die hat er 1898 geheiratet. Das wollte die Mutter so und der war damals 23, Albert Fisch, und die Frau war erst 14? Ging das damals? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das ging, aber scheinbar war dem so. Ja, das steht so in den entsprechenden Quellen drin. Tja, auf jeden Fall haben die dann 6 gemeinsame Kinder gehabt. Im Januar 1917 hat seine Frau wegen eines anderen Mannes ihn verlassen und sie hat alle Möbel mit sich genommen, hat nochmal Matratzen für die Kinder zurückgelassen und Albert Fisch war nun alleinerziehender Vater. Und in den vermissten Fällen Bill Gaffney, Franz McDonald gelang der Polizei nach Verhaftung von Albert Fisch ein entscheidender Durchbruch. Zunächst meldeten sich ein pensionierter Straßenbahnführer aus Brooklyn bei den Behörden. Er hatte Fischs Foto in der Zeitung gesehen und behauptet, ihn als Fahrgast wieder zu erkennen. Also er war halt wohl als alleinerziehender Vater dann halt auch nicht ganz unbekannt und der ihm am 11. Februar 1927 aufgefallen war. Und der alte Mann habe neben einem kleinen Jungen gesessen, der trotz der kalten Witterung weder Jacke noch Mantel getragen habe. Die Beschreibung des Jungen passte zu dem damals entführten Bill Gaffney. Wir erinnern uns, das war ein kleiner Junge von 3 Jahren, der mit seinem Freund da vor der Tür gespielt hatte. Ja, und als die Beamten Albert Fisch mit den Zeugenaussagen konfrontierten, gestand er auch diese Tat. Also da haben wir dann auch den zweiten Fall. Und die Beamten der New Yorker Polizei konnten nachweisen, dass Albert Fisch im Februar 1927 als Maler für eine Baufirma in Brooklyn gearbeitet hat. Am Tag, als Bill Gaffney spurlos verschwand, arbeitete er auf einer Baustelle, die nur ein paar Kilometer weiter vom Tatort entfernt war. Und somit, ja, konnte sich die Schlinge zuziehen und man konnte ihm halt auch das nachweisen aufgrund der Zeugenaussagen. Und zumindest wusste die Polizei, dass er der Mörder von Bill Gaffney war. Ja, und im vermissten Fall von Francis McDonald haben mehrere Zeugen Albert Fish identifiziert als der graue Mann, der zuletzt mit dem verschwundenen Jungen gesehen worden war. Zunächst hat er das erstmal bestritten und das Verbrechen begangen zu haben, aber im März 1935 bestätigten die Ermittler, Franz McDonald vergewaltigt und getötet zu haben. Also hat man beim Verhör das alles rausbekommen. Ja, angesichts der dreier Mordanklagen mit belastenden Indizien und Zeugenaussagen und Geständnissen des Angeklagten, die zudem vor den verschiedenen Gerichten verhandelt worden wären, war es auch sehr unwahrscheinlich, dass Albert Fisch nochmal auf freien Fuß kam. Und das, was bisher unklar war, warum er die Verbrechen begangen hat, das ist ja kein normaler Mensch, das ist eine Bestie, der sich in eine Bestie verwandelt hat. Und die Vorstellungskraft, also wenn man wirklich, also wir sprechen es an und ich weiß, jeder, der diesen Podcast hört, würde diesen Brief lesen. Da wird man merken, dieser Mensch war echt nicht normal und da musste jetzt mal ein psychiatrisches Gutachten geschrieben werden. Das ist richtig und einer der Ärzte, der damit beauftragt worden ist, war Dr. Frederick Wertham. Und der sollte halt jetzt rausfinden, was das Motiv ist. Was treibt diesen Albert Fish an, solche abscheuliche Taten zu begehen? Er war einer von dreien, die im Auftrag der Verteidigung tätig waren. Und zunächst klärte er mal so die medizinische Vorgeschichte. Und dabei stellte sich schon mal heraus, dass mehrere Familienmitglieder von Fish schwerwiegend psychische Probleme hatten. Wir haben schon gehört, da war ein Bruder, der war auch in einer Heilanstalt untergebracht. Ein verstorbener Onkel väterlicherseits, der an einer schweren Manie erkrankt war. Ein jüngerer Bruder war geistig behindert und starb an Wasserkopf. Das war damals noch so. Seine Mutter galt als äußerst verschroben. Es hieß, sie höre Stimmen und sie sehe Dinge. Mit anderen Worten, sie hatte Halluzinationen. Eine Tante väterlicherseits galt als vollkommen verrückt und ein Bruder war chronischer Alkoholiker und die Schwester war schwer depressiv. Ja, alles in allem ein Nährboden, der für so jemanden besser nicht sein könnte, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Fisch hat immer wieder gesagt, dass der Aufenthalt im Waisenhaus eigentlich so für ihn der Wendepunkt in seinem Leben war. Die körperliche Züchtigung, die dort stattgefunden hat, die Häme unter den Kindern gegenseitig, die sich mit Spottnamen gegenseitig betitelt haben und ja, die Psychiater gehen davon aus, dass genau diese Züchtigung, die im Waisenhaus stattgefunden hat, mit zunehmender Dauer dieses ganze sexuelle Verlangen und dieses ganze Bild über Sexualität auch bei Fisch völlig verschoben haben, weil er selber erzählte, dass ihn das irgendwann erregt hat, die ganze Sache. Also der hat da ziemlich schwere masochistische Züge entwickelt in der Zeit, wo er im Heim war und ja, mit 12 Jahren nur unter Jungs gab es auch schon sexuelle Kontakte mit anderen Jungs und es wird beschrieben, dass er sich oft in Badehäusern einfach rumgetrieben hat, um ja, einfach zuzuschauen, wie andere Kinder sich auszogen. Alles in allem ja, unglücklich gelaufen, wieder die ganze Geschichte. Es wird von verschiedenen Praktiken gesprochen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das kannte ich überhaupt nicht. Also es geht die Urophilie und die, wie, kannst du es lesen? Ja, ich habe es auch gegoogelt vorhin. Urophagie. Auf gut Deutsch kurz zusammengefasst, das ist das eine ist, dass du es schön findest, wenn jemand auf dich uriniert. Und das andere ist, dass du Gefallen daran findest, dich mit den Fäkalien anderer Menschen zu verlustrieren. Um das mal so vorsichtig auszudrücken. Vorsichtig zu umschreiben. Und ja, die Spielarten wurden bei ihm also immer extremer. Als ein Beispiel wird hier genannt, dass er ab und zu sich ein Stück Baumwolle genommen hat. Das hat er in Alkohol getränkt. Dann hat er sich das ins Rektum geschoben und angezündet. Also das ist mal für mich aber auch die äußerste Grenze hier in dem Podcast, um nur kurz aufzuzeigen, wie kaputt dieser Typ eigentlich war. Ja, man muss überlegen, das war 1927 bis 34, 35. Also ich dachte immer, in der heutigen Zeit gibt es viele kaputte, aber das muss man überlegen, die waren damals schon kaputt. Das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall haben wir noch so ein bisschen Informationen aus New York, und zwar im Jahre 1890 ist er nach New York gekommen und hat sich damals als Prostituierter männlicher angeboten, und zeitgleich verübte er seine erste Vergewaltigung an einem Jungen aus, und das hat er dann dem Dr. Wertham gestanden, dass er dann auch mehrere Kinder misshandelt hat und vergewaltigt hat. Mindestens 100. In der Mehrzahl seien es jünger als 6 gewesen. Meistens habe er sie mit Geld oder mit Süßigkeiten bestochen, und er war auch damals schon, zumindest was das betraf, kein Dummer. Er ist niemals an den Ort zurückgekehrt, in dem er ein Kind missbraucht hat. Er hat behauptet, er hat in mindestens 23 Bundesstaaten gelebt. Und in jedem Staat habe er mindestens ein Kind getötet. Das heißt, es sind schon mal 23. Manchmal hat er seinen Job als Anstreicher verloren, weil man ihm Missbrauch oder des Mordes verdächtigt hat. Ja, da ist natürlich der Arzt hat irgendwann dann angefangen zu zweifeln an den Geschichten. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das teilweise so unglaublich ist. Und nur um eine Geschichte noch aufzugreifen, und ich glaube, dann machen wir auch Schluss an der ganzen Sache. Fisch hat immer behauptet, er hätte sich jahrelang Nadeln, und zwar in die Gegend zwischen Rektum und Skrotum, eingeführt. Die Tortur habe ihn halt irgendwie befriedigt und habe ihm sehr viel Freude bereitet. Das konnte der Dr. Werther überhaupt nicht glauben und hat ihn zum Röntgen geschickt. Und die Röntgenbilder gibt es auch im Netz. Die sind veröffentlicht, die kann man anschauen. Und da wurden tatsächlich bis zu 29 Nadeln in seinem Unterleib gefunden. Also das mal so, um das einschätzen zu können, was mit dem Menschen los war. Seine Kinder hat man noch befragt, die haben noch erzählt, er hätte sich auch mit nagelbesetztem Paddel geschlagen, und irgendwann wäre er ganz ausgetickt und wäre dann irgendwie auf den Berg gelaufen, hätte die Hände zum Himmel gestreckt und mehrfach beteuert, er wäre Jesus Christus. Jetzt kommt nämlich noch was dazu, dass da auch noch so ein religiöser Tick jetzt mit beikommt, weil er jetzt wirklich den Beamten auch noch versucht hat, beizubringen, es wäre quasi ein Auftrag Gottes, was er da macht. Er müsste das Böse in die Welt bringen. Wie er das zusammengebracht hat, verstehe ich nicht ganz, aber die Verteidigung konnte damit natürlich sehr gut leben, weil das dann ganz klar immer mehr Richtung Unzurechnungsfähigkeit geht, wenn jemand sich so präsentiert. Ja, aber zu der damaligen Zeit, dass das auch so war und so krank war, aber ja. Man hat da dann zumindest immer drauf geirrt, dass der Mensch ja wirklich unzurechnungsfähig war, geisteskrank war. Ja, für mich ist das schon mehr als geisteskrank. Also ich müsste mich echt, glaube ich, mal mit einem Psychiater unterhalten. Also vielleicht müssen wir uns wirklich mal mit dieser Lydia Benig unterhalten, ob es heute auch noch so kranke Leute gibt. Weil, also ich meine, dass wir nach irgendwelchen Begriffen googeln müssen, die wir nicht kennen, das kommt schon öfter mal vor. Aber was dann dabei herauskommt, da habe ich gedacht so, okay, das muss ich nicht haben. Ja, man hat das Ganze natürlich dann auch noch auf die Geschichte auf den Job seines Anstreichers geschoben, dass er giftige Dämpfe eingeatmet hat, aber Die Anwälte haben dann natürlich auch noch ein paar Kinder rangeholt und die haben immer gesagt, ja, das ist ein lieber netter Vater. Also die haben die Kinder von ihm angezogen. Aber ja, man hat halt natürlich als Verteidiger irgendwie alles probiert, um den da irgendwie rauszucken oder nur als unzurechnungsfähig hinzustellen. Und es gab dann nochmal einen letzten Anlauf, um das Gericht von der geistigen Unzurechnungsfähigkeit die zu überzeugen. Und das ging dann hinsichtlich aber auch in die Hose, weil die Richter oder die Staatsanwaltschaft hat einfach gesagt, also was die da vorbringen von den Verteidigern oder so, das haut alles nicht hin. Und dann hat man ihm einfach gesagt, okay, das Motiv für die Tat ist ganz klar sexuelle Befriedigung und somit hatte man irgendwas in der Hand für gegen ihn. Ja, und es war halt wohl auffällig, dass das Gericht die ganze Neigung zum Kannibalismus, die ist völlig unter den Teppich gekehrt worden damals, weil 1920, wie sagt man immer so schön, es kann nicht sein, was nicht sein darf, glaube ich, sagt man, ne? Das wollten die nicht wahrhaben. Das war auch nie Teil des Prozesses. Aber es hat letzten Endes insofern Gerechtigkeit gegeben, weil trotz allen Versuchen der Verteidigung, diesen Menschen als unzurechnungsfähig hinzustellen, kann man zusammenfassend sagen, der Prozess dauerte 10 Tage und die Geschworenen benötigten weniger als eine Stunde, um zu einem Urteil zu gelangen. Und zwar wurde er ganz klar für schuldig befunden. Und man verhängte die Todesstrafe. Und ja, dann kommt noch der letzte Auftritt. Der Angeklagte zeigte sich entsprechend seiner Persönlichkeit darüber freudig erregt, steht da. Das Urteil bezeichnete er als Freude, sei es doch der einzige Schauer, den er noch nicht ausgekostet habe. Am 16. Januar 1936 wurde Albert Fish auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Angeblich gelang das auch erst beim zweiten Versuch, woran wohl diese Metallnadel in seinem Unterleib schuld gewesen sein sollen. Also das gibt's Quellen, die das so berichten. Tja, also wir haben zumindest in unserem Podcast 3 bestätigte Opfer. Francis McDonald, Billy Gaffney und Grace Budd. Mögliche weitere Opfer wären Emma Richardson, am 3. Oktober 26 verschwunden, Jetta Abramowitz, Emil Elling, Robin Jane Lewy, Mary Ellen O'Connor und Benjamin Collins. Also wann das war und so, das kann man alles im Netz nachlesen, wann die verschwunden sind, wie alt die waren. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend. Und ja, dieser Fall ist mal gelöst. Es ist auch mal der Wunsch geäußert worden von dem einen oder anderen Hörer, wir hätten gerne ein Happy End. Ob das ein Happy End ist, weiß ich nicht. Zumindest kann man sagen, er hat eine Menge Kinder umgebracht und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher, was man gar nicht nachweisen kann, wo er überall war. 23 Bundesstaaten, vielleicht hat er doch gelogen, hat dann doch nochmal 3 oder 4 hier umgebracht oder da. Man weiß es nicht. Es war für mich mal ein wirklich wieder sehr interessanter Fall, der mir echt so ein bisschen unter die Haut gegangen ist. Und wenn ich drüber nachdenke, was man sich so alles noch im Netz angucken kann. Es gibt also eine sehr tolle Fotostrecke im Netz. Da gibt es dann also auch noch alte Fotos, also von den Polizisten, die dann an einigen Tatorten recherchieren und man kann sich da halt wohl in diesen Fall noch ein bisschen reinsteigern, wenn das gerne möchte, aber dieser Brief ist echt mit Vorsicht zu genießen, der ist echt pervers. Also wir hatten ja schon mal diese Black Dahlia, die Fotos waren auch schon übel, aber was in diesem Brief drin steht, das ist schon so ziemlich das Widerlichste, was ich je gelesen habe. Ja, und die Geschichte von Albert Fish ist tatsächlich sogar verfilmt worden. Auch den Film gibt es auf YouTube. Kann man sich da anschauen. Wäre das mal. Also ich bin dieses Mal richtig froh, dass wir den Fall durchhaben an der Stelle. Das war schon heftig. Ja. Tja. Aber der Podcast hat ja auch immer noch so ein kleines Highlight für den einen oder anderen Hörer. Das Krimi-Rätsel und ein Gewinnspiel gibt es. Da steht Gewinnspiel. Nein, es gibt nur ein Krimi-Rätsel. Nein, heute es gibt nur ein Krimi-Rätsel. Gewinnspiel machen wir dann vielleicht zur 10. Sendung oder so. Das Gewinnspiel, wieder, das ja. Gewinnspiel ist, dass ihr euch bei YouTube den Film angucken könnt. Wie heißt der Kindermörder, ne? Ich glaube ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das so ganz richtig ist, was da ist. Ja, ich habe den im Schnellvorlauf durchgeklickt, weil das muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt geben. Dann an der Stelle noch in Dolby Surround und Farbe und hast du dich gesehen. Naja, kommen wir zum Krimi-Rätsel. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Das letzte war ja relativ wohl doch nicht so leicht zu lösen. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr damit zurechtkommt. Die Überschrift ist ausgeträumt und der Text dazu ist: Ein großer Mann freute sich, dass er geliebt wurde. Eine Sekunde später bog er um eine Kurve und war tot. Ja, ich kann nur wieder sagen, ich freue mich auf eine weitere Folge in 2 Wochen. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare, die natürlich auch nicht nur zu dem Rätsel sein müssen. Wenn er sagt, okay, das ist nicht meins oder ich kann es nicht lösen, könnt ihr natürlich auch gerne so Kommentare unterschreiben. Wie anfangs erwähnt, iTunes-Rezension, Likes auf unserer Facebook-Seite, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und Links gibt es diesmal eine ganze Menge bei uns im Podcast. Es gibt also die, ganz, ganz viele Dokus im Netz, Deutsch, Englisch. Ja, wie gesagt, es gibt den Film sogar im Netz bei YouTube und es gibt eine wirklich sehr schöne Fotostrecke. Ich kann nur sagen, Klaus, es hat mir wieder Spaß gemacht, zumindest mit dir zu plaudern. Ob das dieser Fall Spaß ist, ist eine andere Sache und freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage auch auf Wiedersehen und ich denke, wir machen uns los. Und suchen uns einen neuen Fall, gell, Hatti? Richtig. Du hast ja noch ein paar schöne Bücher. Genau. In dem Sinne, passt auf euch auf. Servus. Case closed.